Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu unserer Podcast-Diskussion von Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 5, Episode 11 bis 15. Also heute haben wir einige Folgen auf einmal zu diskutieren, das macht aber nichts. Da können wir schön viele Verbindungen machen zwischen den Episoden und haben noch doch einige interessante Themenbereiche herausgepickt, die wir heute näher besprechen wollen. Ganz elegant werden wir das machen. Ja, mit schönen Übergängen und so weiter. Ja, wir geben uns Mühe. Genau. Und ich habe so als erster Punkt, haben wir Themen, die mit Coulson zu tun haben, weil in einer der Folge kommt ja dann offiziell raus, dass er eigentlich am Sterben ist. Die anderen Teammitglieder erfahren es dann auch, da gibt es auch viele emotionale Momente. Und du, Ann-Sophie, hast da Notizen gemacht zum Thema Generationen und Nachfolge. Mir hat es gefallen, nicht nur auf Geschichten und Bücher bezogen, sondern auch aufs echte Leben, dass Leute, die etwas anleiten, die eine Sache in Gang gesetzt haben, die Verantwortung für etwas tragen, sich Gedanken darum machen, wie es weitergeht. Und mir hat es gefallen, dass das Agents of S.H.I.E.L.D. das Thema aufgegriffen hat. Dass du irgendwie halt auch dafür sorgen musst, dass wenn dir eine Sache wichtig ist, dass sie irgendwie auch weitergeht. Und das, also ich finde, es gibt immer so dieses zwei Dinge. Also die einen Leute sagen, es hängt alles von den Personen ab, ob etwas gut wird oder nicht. Und ich würde eher sagen, nein, es braucht halt auch gute Strukturen, die, in denen Leute weiter gut arbeiten können. Und die Wahrheit ist natürlich wieder dazwischen. Natürlich spielen Leute eine Rolle. Also Sachen sind nicht Selbstläufer, sondern Menschen machen es ja. Und gleichzeitig brauchen die aber auch, können einzelne Personen eine Einrichtung, ein Verein, ein Projekt nicht komplett selbst tragen, sondern sie brauchen auch eine Organisationsstruktur, die es ihnen ermöglicht. Das sind so simple Dinge wie Jahrespläne, wie Aktenpläne, also so, wo Übergaben stattfinden kann, wo nachvollzogen werden kann, was wurde in den letzten Jahren alles gemacht, wo Häuser die Sachen weitergeben. Also wir haben ja inzwischen mit den ganzen digitalen Möglichkeiten ist ja eine enorme Flut an Wissensarchivierung möglich, was teilweise aber auch wieder schwierig ist, weil du kannst nicht einfach alles speichern, weil niemand wird in der Lage sein, herauszufiltern, was wichtig ist und was nicht. Und deswegen ist dann wieder das Persönliche, das Menschliche wichtig. Es reicht nicht, ein riesiges Haus mit Arbeitsmöglichkeiten zu haben, mit Laboren, mit Bibliotheken. Es muss auch jemand da sein, die dich irgendwie einführt. Und das muss halt zum richtigen Zeitpunkt passieren, nicht dann, wenn du schon weg bist, sondern so dieses Weitergeben und auch nicht das Gefühl haben, ich bin der Einzige, der das kann. Und das fand ich irgendwie schön, dass sie das bei Coulson gezeigt haben, dass er sich da dazu Gedanken macht. Ich meine, ich finde, es hätte ja auch sein können, dass sie ihm zeigen, wie er das versucht, von sich zu stoßen und versucht zu sagen, nein, ich muss da sein für Daisy, ich bin das Einzige, was sie hat. So, also hätte er auch das, hätte sich als übermächtiger Vater sehen können, der nicht weggehen kann. Und das fand ich schön, dass er so viel Vertrauen in diese Person, die er seine Familie, seine Tochter sieht, setzt und eher so bestärkend das macht. Ja, und das hat mir irgendwie gefallen bei diesem Generationending. Und auch May, finde ich, auch wenn ihre Schülerin uns alles schwer enttäuscht hat, indem sie es immer eben ausgeliefert hat, fand ich trotzdem, dass auch bei ihr ist ja dieser Aspekt öfters da. Sie hat Daisy trainiert, sie hat diese andere junge Frau trainiert, so dieses Weitergeben. Ja, wie gefällt dir das oder findest du das auch wichtig? Ja, also ich fand es jetzt vielleicht konkret einfach so auf emotionaler Basis schön die Szenen zu sehen, wo er halt dann zum Beispiel mit Daisy so ein Gespräch hatte, wo sie ja eben auch in Tränen ausbricht und so weiter und hat da wirklich auch diese Familienbindung nochmals gezeigt wird, dass er halt wie so ein bisschen eine Vaterfigur für sie ist. Also ich habe das jetzt vielleicht eher so mal auf rein emotionaler Ja. Basis einfach bewegend oder süß gefunden. Aber so wie was du gesagt hast, macht auch alles Sinn. Und eben es ist halt dieses Konzept von Shield, dass das weiterleben kann und dass das nicht nur von Coulson abhängig sein kann, sondern eben eine neue Generation es weiterführen kann. Passt ja alles gut zusammen und auch wenn jetzt Coulson immer so diese zentrale Figur ist, Shield ist ja doch noch ein bisschen weitläufiger. Genau, also sonst, also ich war da jetzt eher so emotional berührt, aber Nee, das, was ging du mir aber sagst, auch macht auch so. Sinn. Also ich finde das schon schön, weil ich auch, als ich meine Masterarbeit gemacht habe, wo es um feministische junge Frauen ging, war ein Thema auch, oder bei ein, zweien, auch so die Beziehung zum Vater. Und ich weiß noch, ich fand spannend, die eine Frau hat gesagt, ich wusste, mein Vater findet mich gut als Mädchen. Nicht, weil ich ein Mädchen bin, aber ich als junge Frau, als Mädchen, er findet mich gut. Also es war, also sie hat so versucht zu sagen, es war wie auch so ein Weitergeben von ihm an mich. Und ich konnte es irgendwie nachvollziehen, dieses, dass irgendwie ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es mir auch gut getan hat, von beiden meinen Eltern halt auch von meinem Vater als Mann in unserer Gesellschaft dann doch so diese grundlegende Akzeptanz und Respekt zu bekommen. Und ja, um jetzt sehr persönlich zu werden. Und fand das, und ich meine, ich bin ja ein großer Fan davon, wenn Mutter, also die Mutter-Tochter-Beziehungen in Filmen und Serien gezeigt werden, weil ich finde, das wird noch immer viel zu selten vielseitig gezeigt. Und das Spannende ist aber auch, wenn es auch diese Vater-Tochter-Sachen eben auch gibt. Und es ist nun mal so, dass wir auch, wir leben in einer Gesellschaft, wo männliche Anerkennung halt immer noch nach wie vor sehr wichtig ist. Und dann ist es schön, wenn diese männliche Anerkennung ohne, du bist gut als Mädchen, als Frau. Also so dieses typische, die erste weibliche tötete. Nicht einfach es reicht nicht, also es ist immer so dieser Zusatz. Und ich glaube, diese und diese dann diese Anerkennung und diese Liebe von einem Vater zu halten, ohne diese Zusätze, aber auch nicht das auszublenden. Also nicht von wegen, mir ist total egal, welche, also ob du Mädchen oder Junge bist, finde ich einfach so gut, sondern nein, du als die, die du bist, und dazu gehört auch deine Identität als Frau, finde ich gut und ich gebe weiter an dich. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie in der Serie auch so mitgedacht ist, aber man sieht es halt trotzdem, wie er sehr, ohne mit der Wimper zu zucken, ihr einfach auch die Nachfolge im Lied, Shield zu führen, übergeben wird. Es so einfach, es kam nie irgendwie wer anders oder eben irgendein erstrebender junger Mann irgendwie in Frage. Und das ist so oft halt irgendwie, also so, ja, das war irgendwie spannend. Oder nicht spannend, sondern ich finde das eine echt gute Beziehung. Und eine sehr Genau. unvoreingenommene auch. Also jetzt nicht eine parteiisch natürlich, also ich meine, es ist klar, er hat eine emotionale Beziehung zu ihr, aber unvoreingenommen im Sinne von eine sehr akzeptierende Haltung, eine wenig wertende. Aber so sind sie ja nicht eh viel miteinander. Also so, ich glaube, das macht Coulson eh ein bisschen aus, dass er sehr sachlich die Leute um sich rum. Also nicht sachlich, aber ich habe das Gefühl, er beurteilt die Leute nach dem, was er hat. Also was er sieht und was er erlebt mit ihnen und nicht irgendwie. Also er ist, ich würde sagen, er hat sehr wenig Vorurteile und andere Figuren ist das ein bisschen anders. So, also wenn wir jetzt mal Mac. Ja, es ist. Ja, mir kommt es einfach. Also pur ist ein bisschen vielleicht ein blöder Begriff, aber irgendwie ist oder auch sehr natürlich. Also immer einfach die Daisy-Coulson-Beziehung, immer wenn sie so Szenen haben. Also ich erinnere mich an die Szene in der ersten Staffel, wo er ihr erzählt, wie sie als Baby gefunden wurde und wegen ihren Eltern und so, also ihre Vergangenheit, da wird da zum ersten Mal, erhält sie da Antworten. Und dass sie da dann auch so einen emotionalen Moment hat und er sie dann in die Arme nimmt. Und da wusste ich noch so, wow, Agents of S.H.I.E.L.D., das wirkt eben sehr authentisch und respektvoll und nicht kitschig, nicht unnatürlich oder zu Ja. geschauspielert. Und da habe ich einfach gemerkt, dass wohl auch die Schauspieler und die Schauspielerin einfach gut zusammenarbeiten in dieser Art von Rollen. Das habe ich einfach so immer wieder mal gespürt. Ja. Ja, es geht mir auch so. Also ich meine, es ist natürlich eine Serie, in der auch in dem Sinn alberne Dinge passieren, aber in diesem Gefühlsding ist es recht. Ist es nicht mega übertrieben oder überspielt oder so? Meistens. Ja, also, ja, manchmal schon, ja, ist auch nicht immer, so, ist auch wie auch immer perfekt. Aber ich finde, da gibt es manchmal so Lichtblicke, wo halt einfach all diese Special Effects oder Comic-Sachen und weiß nicht was, ist da dann wirklich wie ein bisschen, das kann man dann mal ein bisschen ausblenden und dann ist nur diese emotionale Tiefe, die zählt bei solchen Ja, Momenten. und ich würde auch sagen, das ist etwas, was wir ja, glaube ich, immer geschätzt haben, dass sich Agents of S.H.I.E.L.D. für die emotionalen Beziehungen zwischen den Figuren auch Zeit nimmt. Das ist. Es wäre eigentlich sehr einfach, das nur so kurz, schnell, klischeehaftig einmal über die Reihe zu bringen, Genau. aber da geben sie sich Aber schon es hat Mühe, eigentlich genau. immer wieder Zeit, eben, wie du gesagt hast, für diese Beziehungsmomente, für die subtileren Sachen auch. Ja, genau, und dann fand ich es einfach spannend, weil ich ja an Agents of S.H.I.E.L.D. auch immer den Aspekt interessant fand, dass es sich um eine Organisation handelt, die irgendwie aufgebaut sein muss, auch wenn jetzt die Serie das selber nicht unbedingt mega wichtig findet. Also ich würde sagen, dass zum Beispiel Battlestar Galactica ist viel wichtiger, wie funktioniert Politik und funktionieren militärische Organisationen und so Sachen, aber oder es gibt andere Serien, die das mehr machen, aber für mich war es bei Agents of S.H.I.E.L.D. ja trotzdem immer interessant zu überlegen, ja, also wie sind sie jetzt aufgebaut, wie funktioniert das Team, Kollegialität und von daher finde ich es auch interessant, mir das jetzt anzusehen, wie geht's weiter, wenn Coulson nicht mehr da ist und was ist der Kerngedanke und das war ja schon auch immer, es geht um S.H.I.E.L.D. Was ist die Idee von S.H.I.E.L.D. und was soll überleben? Und eine Sache, die damit ja jetzt auch zusammenhängt, ist, dass Coulson wahrscheinlich stirbt. Und ich fand das, also ich verstehe, dass die Engsten um ihn rum das nicht wollen, aber ich muss sagen, ich konnte das nachvollziehen. Also, weil es ist nicht mal eben ohne vom Tod zurückgeholt worden zu sein. Und ich fand danach, als Daisy gesagt hat, ja, aber mit Tess haben wir es ja auch geschafft, es war ziemlich eindeutig, dass das für Tess auch sehr zerstörend, nicht zerstörend, verstörend war. Und dachte dann, ob man nicht auch Coulson zugestehen darf, dass er sein Leben jetzt vielleicht auch, also er hat nochmal eine lange, lange Zeit bekommen, aber wenn er gar nicht will, fände ich, wäre das auch zu akzeptieren. Also so, aber da kommt, also das bin ich mal gespannt, wie sie das noch weiterziehen. So, aber wie? Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil Coulson erwähnt ja dann ganz konkret, eben, er ist schon mal zurückgekommen vom Tod und das war nicht so toll. Also, es war ja doch eher eigentlich ein Ja. Trauma. Und dass er da vielleicht wie so einen Punkt findet und er sagt, doch, es ist okay, hier kann ich abschließen. Also, jetzt natürlich, jetzt müssen sie noch all diese Probleme lösen oder so, aber dass er dann halt sagt, nein, ihr müsst jetzt nicht wegen mir, mir alleine jetzt da alles nach Lösungen absuchen, sondern dass andere, die größeren Probleme, die die ganze Welt betreffen, sind jetzt wichtiger. Und da finde ich es eigentlich fast eigentlich schade, dass jetzt May und Daisy sagen so, ja, no way, ja. Wir machen jetzt einfach, im Hintergrund suchen wir trotzdem eine Lösung, ob er will oder nicht. Finde ich eigentlich schon ein bisschen blöd. Also ich verständnisvoll. Aber eben Coulson hat auch recht, wenn er sagt, er will nicht zum zweiten Mal Kree, Blut oder was auch immer das war, diese Flüssigkeit, die ihn da zurückgeholt hat, er will das nicht nochmals durchmachen. Und da frage ich mich, ob sie das dann, wie weit sie da gehen, weil es ist vielleicht die Frage, ob die Serie eben noch eine weitere Staffel kriegt. Weil wenn nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass Agents of S.H.I.E.L.D. vielleicht sein Ende findet mit Coulson, der stirbt. Und zwar aber auch halt sozusagen, damit auch selber wie, also seinen Frieden ja. damit findet. Das, ich meine, so kann man wie einen Charakter auch Respekt zollen, wenn sie es gut schreiben. Aber wenn jetzt die Serie nochmals eine Staffel bekommt, eine sechste, kann ich es mir vorstellen, dass sie vielleicht das noch irgendwie so anpassen, dass er dann eben doch noch irgendwelche Wunderheilmittel sie es verhindern können und so. Und höchstwahrscheinlich wird es dann so gemacht, dass es eben nicht mehr so dramatisch ist, wie beim ersten Mal, wo es sozusagen von den Toten zurückgebracht wird. Das sehen wir dann noch. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass sie das natürlich noch lösen können. Ist ja alles fiktional. Aber eigentlich finde ich es jetzt gerade diese Spannung zwischen, also May und Daisy sind ja in erster Linie die, die sich jetzt da so einsetzen. Und zwischen Coulson und seinen Wünschen finde ich durchaus ein wichtiges Thema. Und dass man da, genau, also ich kann beide Seiten verstehen, aber ich finde jetzt, Coulson hat da vielleicht doch noch ein bisschen mehr das Sagen. Ja, es geht ja um ihn. Und eben, ich fände es auch spannender zu sehen, wie er übergibt. Also wie er, und weißt du, auch wenn er dann nicht stirbt, aber wie er trotzdem den anderen beibringt, oder Daisy auch nochmal stärker bewusst und vielleicht wirklich beibringt, die Führung zu übernehmen. Und weil ein Lernprozess ist eigentlich immer spannend, finde ich, zu sehen, welche Momente jemand etwas übernimmt und es dann vielleicht ähnlich macht oder eben auch anders. Genau. Naja, da bin ich mal gespannt. Aber Coulson ist, jetzt genau. Wo wir gerade drüber reden, ich denke wieder, er ist einfach, ich finde den eine tolle Figur. Ich mag den. So. Ja. Einfach. Finde ich ja. So eigene, natürlich auch klassische Eigenschaften, die geschätzt werden, aber irgendwie finde ich nicht so eine klassische Heldenfigur und trotzdem so, also schön, dass das so eine positive Figur ist und so viel Raum bekommt dafür, dass er jetzt nicht mega mega aufsehenerregend ist. So. Ja, das ist ja, ich war das am Anfang ja, dass er der Punkt, dass er ja nicht so ein Everyman, sondern einfach ein typischer Agent sein soll. Ja. Dann würde ich von Coulson zu einer anderen Figur übergehen. Und zwar zu Fitz. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was du meinst, weil wir hatten es ja schon öfters davon, dass auch Fitz mal ein bisschen eine andere Darstellung von Männlichkeit, also dass sie anhand von Fitz ein bisschen anders mal Männlichkeit darstellen in Serien, also nicht so dieses, also dass da auch mal einer schnell eingeschüchtert wird und schnell. Also ich meine, war ja auch ganz klar eine Figur, die weint. Und also dieses typische, furchtbare Stereotyp Nice Guy. Also so dieses, der, wo die Leute behaupten, die kriegen dann die Frauen ab. Irgendwie so ein bisschen für diese Leute stand. Halt nicht so ein flashy super Typ wie halt Ward zu düngen. Irgendwie so. Genau, aber der ja ganz eindeutig sehr viele Stärken hat und auch eine witzige Figur ist. Und das Schöne fand ich ja, dass dann eben gezeigt wird, also wo man dann aber auch diese typische Geschichte hat, von wegen, er verliebt sich dann in wen und es wird nicht erwidert. Natürlich, er ist ja der Nice Guy. Aber wie das dann für mich nachvollziehbar trotzdem gezeigt wurde, dass Gemma durchaus auch in ihn verliebt ist und ihn auch sexuell attraktiv findet. So wie das dann gedreht wurde. Und dann haben sie ihn nach Hydra versetzt und das hat, also nach ins Framework. Und irgendwie, was mich daran stört, ist, dass jetzt seitdem ist es wie, nein, nein, auch Fitz ist ein Mann. Auch Fitz ist furchtbar böse und schlecht. Also so, weil ich finde, es gibt so ein Narrativ, also so die letzten paar Folgen haben dann Gemma irgendwie so auf ein Podest gehoben. Also die Heilige, die unfehlbar ist. Und seien wir ehrlich, also ich meine, Gemma ist ziemlich krass drauf manchmal. Ich würde nicht sagen, dass sie, aber wo er dann auch an der Hochzeit sagt, ich habe dich nicht verdient, das fand ich so, das war so ein bisschen, ich fand die Hochzeit echt schön. Mir hat auch gefallen, dass sie schon dasteht und er kommt zu ihr. Also nicht sie wird dem Mann gebracht, Stimmt. sondern er wurde ihr gebracht. So, das war eine nette Umdrehung. Und ich fand dann auch die Szene sehr nett und auch Nicholson. Wie er das gemacht hat und dann auch, wie Fitz sie angeguckt hat. Das war unglaublich. Also seine Augen fand ich waren sehr direkt und auch so ein bisschen fordernd. Also so, aber was er gesagt hat, von wegen, ich habe dich nicht verdient und da. Und ich weiß, es kommt alles vom Framework, weil es so ein schlechter Mensch ist. In der Geschichte verstehe ich schon, aber von der Geschichte selbst, von Agent Shield, war ich einfach so ein bisschen enttäuscht. So dieses Narrativ vom eigentlich durch und durch sündigen Mann, der irgendwie gerettet werden muss von der reinen Frau. So. Ich meine, wir haben ja dieses Paradox, dass zum einen werden Frauen grundlegend als die Sündige betrachtet, also Eva, verführt vom Teufel und so weiter und Hexen, die einen zum Bösen verführen und sowieso. Und gleichzeitig hat man ja dann das Gegending. Dass sie dann im Gegenzug halt mega überspitzt, also Mutter, Gottesmutter Maria, die ist reine und so weiter. Irgendwie, das ist ja das, was wir immer einfordern, dass Frauen einfach als Menschen akzeptiert werden mit Fehlern und Stärken. Und das fand ich dann irgendwie so, dass es irgendwie mit halt in diesen letzten zwei Folgen dann zwischen ihnen wieder so ein bisschen hergestellt wird. Ich traue Agents of S.H.I.E.L.D. zu, dass sie das zum Problem von Fitz machen, also dass er das einfach falsch sieht und nicht die Serie selber das so sieht. Aber es hat mich einfach so ein bisschen gestört, dass wir jetzt mit diesem Framework einen Fitz haben, der halt auch dieses ja. Männlichkeitsbild Ja, der oder halt auch so ein, mh. ich muss mal noch finden, was das auf Deutsch sinnvoll heißt, aber Toxic Masculinity, also diese Ja. Härte ist besser als Schwäche zeigen, Brutalität siegt über Sanftheit, Macht und Kontrolle ist wichtiger als Kooperation. Und jetzt, und das war ja im Framework und die Idee war ja, dass er das natürlich nicht, dass das nicht Fitz war, aber dass er es ja doch auch in ihm angelegt war. Und auch er ja jetzt gesagt hat, also ich meine, dass er das mit Daisy abgezogen hat und sich, also ich kann verstehen, warum er es gemacht hat. Er hat sich selbst ausgetrickst, aber ich kann nicht verstehen, dass er, also dass er sich überhaupt kein Stück entschuldigt hat. Und da wollte ich dich Oh. fragen, ob sie damit ein bisschen das kaputt machen, mal ein bisschen eine andere Art, also mal ein bisschen andere Männlichkeit zeigen, weil jetzt im Endeffekt auch der liebe Fitz halt doch irgendwie ein. Und Fitz hatte Fehler vorher, das ist ja nicht der Punkt, aber so dieses. Oh, im Grunde ist er halt eben auch schlecht und böse und wird nur gerettet von der guten Frau. Wie siehst du das? Also ich kann, als erstes ist mir jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen, dass er im Framework jetzt ja eigentlich so erklärt, dass er ja mit seinem Vater dann eher aufgewachsen ist als mit seiner Mutter. Während in der echten Welt war seine Mutter seine leitende Elternfigur und der Vater ist ja, war ja weg. Also dann haben sie sich ja wie so erklärt, also das Leben von Fitz wurde dann einfach von dieser Entscheidung mit bei welchem Elternteil wächst er auf, das macht dann aus, ob er eben eher so ein lieber, sanfter Mensch ist oder eben dann so zum Hydra-Boss werden kann. Und das ist jetzt vielleicht, das muss man dann halt philosophisch, im, kann man Menschen sozusagen einfach durch so eine, sozusagen so eine Gabelung stellen, einfach ist es so gewesen damals als Kind, dann ist es halt so rausgekommen heute und sonst halt andersrum, finde ich ein bisschen zu simpel. Aber so hat es die Serie ja versucht darzustellen, aber andererseits kann man sagen, eben das Framework ist ja eh auch innerhalb der Serie ein konstruiertes Werk. Aber ja, jetzt, ich glaube, die Serienmacher haben sich da jetzt wohl einfach so, okay, jetzt haben wir eine Ausrede dafür, um Fitz eben solche dunklere Momente zu geben, die wir sonst von anderen männlichen Figuren immer so kennen. Vielleicht auch so eine Idee, um ihn interessanter zu machen, in Anführungszeichen. Also ich bin jetzt auch nicht super happy darüber, wie sie jetzt sozusagen dieses Framework-Aspekte da in der echten Welt wie hineinholen. Also dass er davon wie traumatisiert ist und das nicht einfach so abschalten kann und so. Das finde ich schon wichtig, dass man zeigt, hey, das hat Auswirkungen. Nicht, dass einfach, okay, ist alles wieder gut. Aber dass er da dann zum Beispiel, also Daisy, für sie ist das ja ein Horror, was dort passiert. Ihr Einverständnis ist ja überhaupt nicht ein Thema, sondern er macht einfach das, was seine dunkle Seite in ihm jetzt einfach befiehlt und dann das einfach also als Entschuldigung bringt und so. Also ist nicht sehr toll gemacht, aber in der Serie wird ja auch betont, dass eben Daisy ihm jetzt gar nicht gerade einfach vergeben kann. Sie sagt ja noch extra so, I will never forgive you, glaube ich, war so ein Punkt. Aber es ist ein bisschen blöd, weil da haben sie, ich glaube wirklich so, oh, okay, Fitz ist sonst immer so gut und schön, okay, hat schon eben auch seine Probleme und so, aber ja, jetzt braucht es mal ein bisschen mehr Dunkelheit. Und einfach so im Framework als Konstruktion ist das ja interessant, aber dass er dann wie das so in diese echte Welt mit reinnimmt und dann eben, wie du sagst, dann Daisy nicht mal versucht, da wenigstens irgendwas zu glätten, also sondern halt einfach sagt, okay, es ist halt passiert, ich bereue es nicht, tschüss. Es ist schon sehr schade, ja. Weil ich finde, dass Fitz schon immer ein ausreichend vielseitiger Charakter war, als dass man ihm jetzt diese krassen Sachen als Sache, über die er hinwegkommen muss, auslegen muss. Also, das war sehr umständlich. Also es war nicht so, dass einfach Fitz Friede, Freude, Eierkuchen-Figur war. Oder zu harmlos oder was. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass jetzt wieder, oh, wie du gesagt hast, oh, wir müssen ihn jetzt krass machen, damit er etwas interessanter ist. Und so. Und auch, vielleicht wirklich auch schon mit dem Framework, haha, der liebe, liebe Fitz ist jetzt der böse, böse Hydra-Typ. Und da dachte ich auch so, ja, aber das ist dann vielleicht auch wieder zu simpel gesehen, wie Fitz davor war. Genau. Und ich meine, ich fand Fitz jetzt nie immer nur, der hatte schon, also eben, ich fand, der hatte schon immer seine Fehler und naja. Gut. Also es ist schon, genau, also für mich war es einfach ein bisschen zu sehr dieses, ich bin inhärent böse. Und ein fehlbarer Mann, der jetzt von der tollen Gemma, die das ja gar nicht will, wahrscheinlich gerettet werden muss. Also, wo ich auch so dachte, nein, sie ist nicht die Heilige, mein Lieber. Aber vielleicht checkt's die Serie. Mal sehen. apropos Männlichkeiten, das fand ich interessant. Mike hatte doch eine Uniform. Und ein laufendes Thema mit Uniformen bei Frauen ist doch, dass immer der Busen abgezeichnet wird. Und dass das aber eigentlich total gefährlich wäre, oder? Wenn dann Schlag, also das gibt so eine Sollbruchstelle. Sag ich genau. Das richtig? Da fand ich es witzig, weil ich finde, Mike hat auch so seine einzelnen Brüste auch so abgedings. Also das fand ich auch. Oh. Also der hatte auch so eine Uniform und dann dachte ich, ah, okay. Das okay, dann haben sie designtechnisch, müssen sie nochmal so über die Bücher. Ich finde es sowieso teilweise albern, so viele Männer haben auch ziemliche Oberweite, aber darüber reden wir selten. Guter Punkt. Obwohl, nur kurz, ich weiß, in der Serie Billions, wo jetzt gerade wieder neue Folgen sind, gibt es ja einen Charakter, die non-binär ist. Und dann ist sie halt einmal in einer Sauna, wo dann eigentlich nur Männer sind. Und da gibt es dann jemanden, der sich darüber aufregt. Aber dann ein anderer Charakter, der halt so befreundet ist, steht dann auf und tut dann so, als wäre es auf ihn gerichtet wegen den Brüsten, weil er halt einfach ein bisschen dicker ist und so. Das fand ich noch lustig. Da hat man ein Beispiel, was mal thematisiert wird, als kleiner Einschub. Okay, so als dritter Punkt haben wir uns notiert, dass wir über Ruby reden möchten. Die Teenager-Figur, die ja dann in diesem Episode 11 eigentlich eingeführt wird. Und ich habe da ein paar Notizen gemacht, weil ich finde es immer interessant, wie in amerikanischen TV-Serien Teenagers dargestellt werden. Weil ich finde es einfach auffällig, wie so in vielen Serien Teenagers immer sehr hochgestylt, sehr, also älter als sie vielleicht eigentlich sein sollten, dargestellt werden. Also von der Aufmachung, Make-up, Frisur und so. Oft ist es auch einfach, weil sie tatsächlich Schauspieler und Schauspielerinnen haben, die halt älter sind, weil sie nicht wirklich Teenagers einen dafür casten können. Und einfach bei dieser Ruby habe ich einfach so vorgemerkt, so, oh mein Gott, wie fesch geschminkt und gestylt ist die. Und es gibt sogar eine Szene, wo sie irgendwie aufwacht am Morgen und man sieht so eine Close-up von ihren Augen. Und ich glaube, man kann sehr gut sehen, dass sie Wimperntusche in den Wimpern hat. Und dann so, ja, so wacht jede Frau am Morgen auf mit geschminkten Augen, natürlich. Und das ist immer so etwas, was mich persönlich sehr nervt. Und das ist jetzt, also ich meine, die Schauspielerin hat halt wirklich sehr ein speziell attraktives Gesicht mit sehr vollen Lippen und so, ist halt sehr auffällig. Und das hat mich am Anfang. Was willst du? Das ist, wie heißt das Schema? Ist es nicht Babyschema? Große Augen, kleine Nase. So doll. Also Puppengesicht. Ja, das ist dieses ganz typische, kleine Kinder haben das auch. Das ist dieses kleine Kinder, kleine Tiere. Ja, genau. Aber bei ihr wird sie ja so als sexy, attraktiv dargestellt. Schon, oder? Ja. Also es ist eine sexualisierte Darstellung. Ja, ja. Fand's ein bisschen sie verführt ja dann unangenehm. Sie verführt ja dann auch ein bisschen der Strucker, also wer so? Ja, der, den wir schon aus früheren Staffeln kennen. Der mit seinen Erinnerungen durch S.H.I.E.L.D. traumatisiert wurde und so. Da muss sie ihn ja sozusagen über seine Liebe oder halt seine Loyalität gewinnen und benutzt dann halt auch ein bisschen so, hey, vielleicht könnte ja was passieren und so. Also da war ich immer so, gefällt mir nicht und bin einfach so, amerikanische TV-Serien tendieren halt zu Teenager-Mädchen halt sehr schnell sehr sexualisiert darzustellen. Mir kommt da immer Riverdale in Sinn, weil das so ein aktuelles Beispiel ist. Wo ich immer so denke, so sehen Teenagers aus. Ich meine, klar, vereinzelt natürlich schon. Logisch gibt es Teenagerinnen, die sich sehr Mühe geben und so weiter, logisch. Aber in der Regel, viele sind eher eben so typisch awkward, keine Ahnung, müssen sich noch ein bisschen finden und so weiter. Und das, ja, ich finde es einfach immer erfrischend, wenn halt realistischere Darstellungen von Teenagern in TV-Serien so vorkommen, aber oft in amerikanischen Serien ist es halt eben eher das andere Extrem. Aber jetzt bei Ruby habe ich dann aber jetzt gerade in der neuesten Folge, also Episode 15, kommt ja dann heraus, dass sie ja von Hydra sozusagen künstlich erschaffen wurde. Also die genauen Details wissen wir nicht, aber die Figur Hale wurde künstlich befruchtet und Ruby ist dazu gedacht, dann die zukünftige Hydra-Anführerin zu werden. Und sie ist also sozusagen so erschaffen worden, dass sie perfekt sein soll. Und dann finde ich, okay, das erklärt so ein bisschen. Kindchenschema. Ah, Kindchenschema. Ah, Kindchenschema. Ja, ja. Das, genau. Ich habe nicht an das gedacht, weil das ja in so einen sexy Teenager-Look eigentlich nicht reinpasst, aber du hast schon recht. Ja. Aber das wird nämlich, das ist nämlich das Schlimme, dass eben auch so, also gewisse Models, also ich glaube Kate Moss oder so, also auch, ich meine auch, das ist ja eh die ganzen, apropos Pädophilie, so furchtbar und bla bla bla bla bla, aber ich meine die ganzen männlichen und weiblichen Models, also da kommt auch noch sehr viel Androgynität jetzt, aber die sind ja alle, also ich meine die Jungs, die Männer, Die sind alle so jung und alle so kindlich im Gesicht. Ja, hast recht. Das ist, zieht sich einfach durch. Und auch eben diese Frauen, die oft, also so, ja, Kindchenschema zieht sich durch, was das angeht. Und es ist etwas, es ist kein gutes Zeugnis für was als attraktiv geht in unserer Gesellschaft. Nämlich etwas, was eher nicht als reif und gleichgestellt betrachtet wird. Was nicht heißt, dass Leute, die halt so aussehen, die zum Teil ist das auch schwierig für die. Also ich will jetzt nicht sagen, ihr seht gar nicht gut aus. Also darum geht es mir nicht, sondern es ist einfach in diesem hohen Maße und wie hoch das gestellt wird und dass damit so gearbeitet wird. Das ist einfach etwas verstörend. Ja. So, das, sorry. Nein, du hast vollkommen recht. Genau, jetzt verstehe ich, was du, welche Verbindung du da ziehen wolltest. Ja, genau, dass es ja Leute gibt, die das genau attraktiv finden, wenn jemand jünger aussieht. Genau, ja. Ich habe mich jetzt auf die Make-up- und Styling-Sachen konzentriert, aber du hast vollkommen recht. Genau, und das hat sie ganz stark, diese herzförmiges Gesicht. Große Augen, volle Lippen, kleine Nase, also nichts, was stört irgendwie so ein Gesicht. So, und aber du warst gerade mitten in deinem Satz, ja, den ich unterbrochen habe. Ja, nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe es soweit gesagt. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, wieso, also man kann es so erklären, wieso sieht sie so perfekt aus, in Anführungszeichen, weil sie vielleicht von Hydra wirklich konkret so programmiert, genetisch programmiert wurde. Es hat mir ein bisschen, okay, dann kann ich es doch verstehen. Aber wenn sie jetzt eine typische Teenagerin sein sollte, dann würde ich jetzt echt sagen, so, ja, naja, es geht. Also, das ist jetzt eher eine Ausnahme. Genau, das war einfach mein Punkt. Ich habe mich auch etwas geärgert. Also ich fand zwar wieder so ein bisschen wie mit Ada, also Agents of S.H.I.E.L.D. ist in so vielen Belangen gut und dann kommt trotzdem wieder so eine krass sexistische Sache angetanzt. Wobei auch Ada eben das nicht wirklich nur war, fand ich. Also, und auch bei Ruby habe ich mich dann gefragt, oder will das Agents of S.H.I.E.L.D. zeigen, dass Hydra quasi sagt, hey, wir machen die weibliche Kampfmaschine und setzen auf, also weil wir haben ja gesehen, wie krass sexistisch das Hydra ist mit dem, was sie mit Hale gemacht haben und so. Und das in dem Sinn auch, wir machen eine Sexbombe zu unserer perfekten Agentin, was ich Ruby gegenüber total, also ich hoffe noch, und ich glaube, es bahnt sich auch ein bisschen an, dass Ruby sich wirklich selbst, also ihre eigene Handlungsmacht zurück sich erkämpft. Das wäre schon meine Hoffnung, dass das noch passiert. Und dass das aber vielleicht in dem Sinn gesagt wird, ja, Hydra ist so blöd und hat das Gefühl, es muss so auf diese Punkte setzen. Und wenn wir schon eine Frau machen, dann machen wir auch eine, die so und so ist. Irgendwie so, um dieses, das für sich einzusetzen. Aber ich, also weil ich finde, es ist wie eine, also so ein sexuelles Stereotyp, wie sie aussieht, und gleichzeitig wird es nie ganz ausgeführt. Also es ist immer nur so kurz davor. Also man hat sie nie mega, also unbekleidet, also weißt du, so, also ich fand, es war immer nur so kurz davor, wirklich sexualisiexualisiert zu sein. Ja, also ganz ziehen sie es nicht durch, ja. Also zum Glück, finde ich. Ja. Und von daher ist das vielleicht etwas, was nicht Agents of Shield als Serie einsetzt, sondern sie sagen, Hydra macht das bewusst vielleicht. Also eben der Moment, wo ja Hale ihre Mutter sozusagen von ihr sagt, ja, du musst da durch Liebe da Van Strucker bei ihnen behalten oder so, da wird es ja schon angedeutet, dass sie so ihre, wie sagt man, sinnlichen Fähigkeiten einsetzen soll. Aber sie haben sie jetzt nicht durchgezogen, das ist gut. War ich dann froh, weil es gab ja so eine Szene, wo sie ihn besucht und dann so am Knie berührt, aber gleichzeitig sagt sie ja dann dort die Wahrheit, von wegen, ich habe den Auftrag bekommen, dich zu manipulieren und so. Das fand ich dann wieder interessant, dass sie da genau das, die Wahrheit benutzt, um ans Ziel zu Ja. gelangen. Und ja. Wobei wir noch nicht wissen, ob sie das einsetzt für ihre eigenen Ziele oder für die Ziele ihrer Mutter. Das ist noch ein bisschen unklar, ja. Also was man sagen kann, dass beide mit Hydra nicht die beste Beziehung haben. Also man sieht ja, dass sie sich eher am Schluss dann quergestellt haben. Also Ruby wollte da Ja. diese Tradition nicht weiterführen, dass sie ihr Haustier umbringen muss. Und die Mutter hat ja Ja, dann stimmt. diesen Lehrer einfach abgeknallt und so. Also da merkt man schon, die sind beide so, ja, wir sind zwar bei Hydra, aber eigentlich sind wir nicht wirklich zufrieden mit dieser Organisation. Ja, das stimmt. Da hat man dann gesehen, dass Ruby ihr eigenes Ding auch durchzieht, was mir dann eben gefallen hat. Also wenn wir sie schon so Kindchen-Schema-Sexbomben-mäßig machen, dann braucht sie auch, also damit ich Agents of S.H.I.E.L.D. gut finde, dann braucht sie auch die entsprechende Handlungsmacht dazu. Ja. Genau. Ja, fand ich auf jeden Fall auch spannend. Das bin ich noch gespannt, das zu sehen. Ja, dann muss es weitergehen. Und ich fand es auch schön, das Tolle ist nämlich, ich habe mich auch gefreut, dass Hale als Bösewichtin wieder eine Frau. Und dann ist das nämlich genau das, auch mit dem weiblichen Blick Hydra zu sehen. Weil Hydra war jetzt immer sehr männlich besetzt und es war schön, mal die Abwechslung zu haben. Da eine Frau zu haben. Genau, und Ja. das ist auch so eine kritische Perspektive von ihr selber dann auch, also diese Enttäuschung über Hydra, wo sie ihr den Auftrag geben, ja, du bist dann einfach die Gebärmutter sozusagen vom nächsten Hydra-Leader, dass das dann auch gezeigt wird, so toll ist das nicht. Ja, genau. Und was mir zu Teenager noch einfällt, fand ich wegen Deke. Dass ich finde, dass der gerade auch sehr kindlich oder teenagerig dargestellt wird, wie ein Jugendlicher. Ja. Also so auch, wie er reagiert auf Dinge. Und das fand ich irgendwie noch witzig. Also, Wie siehst du das? ja, zu Deke habe ich so im Zusammenhang mit Humor mir einige Notizen gemacht. Weil ich weiß, wo wir am Anfang in der Staffel kennengelernt haben, habe ich mir schon gedacht, oh, ist das der neue Love Interest für Daisy und so? Und da wird dann noch ein bisschen badass mit dieser Maske und so. Und jetzt ist er ja eigentlich der Comic Relief, so der Lustige von der Gruppe. Ja. Und eben der bisschen, der nicht rauskommt, blöde Fragen stellt. Also Er ist dann. ein bisschen wie Hunter. Ah ja, stimmt, ja, aber Hunter ist noch cooler. Ja, Hunter ist wenigstens so selbstbewusst cool, aber Deke ist immer so. Also, sie machen ein bisschen eine Witzfigur raus und durch das, und wo er trinkt und isst und eigentlich kein Geld hat, und er wirkt schon ein bisschen wie so ein Teenager, der einfach in die freie Welt losgelassen wurde und niemand hat, der ihn zurückhält. Aber halt so noch auf eine nette, liebe Art, ja. Aber im Endeffekt, dadurch, dass er einfach doch recht einen Bart hat, sehe ich ihn halt nicht gerade als Teenager. Aber das macht ja genau noch lustiger, dass er dann doch offensichtlich erwachsen ist, aber sich halt eben halt so clueless verhält. Man den Umständen entsprechend macht, ist natürlich nachvollziehbar. Aber finde es echt interessant, wie die Figur jetzt auch so den Comic Relief Charakter des Teams geworden ist. Und da muss ich kurz sagen, die Szene, wo Fitz erfährt, ja, genau, er ist ja der Enkel von den zwei, wo Fitz erfährt, dass er der Enkel ist, seine Reaktion von Fitz, ich musste nochmals zurückspulen, es war so lustig. Also, was bist du worst? Also, so gut. Und dann war so, Dick? Also, oh Gott, unglaublich. Also das war echt super. Auch wenn es gemein ist für dich. Fand ich auch. Aber das ist genau, und das ist auch apropos Fitz, weil das ist jetzt nicht besonders positiv eigentlich, also weißt du, so gut eigentlich, aber das ist voll Fitz. Ja. Also man muss nicht Dark Fitz gehen, um irgendwie trotzdem Dinge zu haben, wo der jetzt nicht einfach nur nett und lieb ist. So. Ja, das war witzig. Fand ich. Oh. Ja, aber es. Ja, das war schön. Aber du seid ja so eine Art wie der Teenager der Gruppe. Auch wenn das vom Alter her nicht ist. Das fand ich nämlich, ich fand ihn zum Teil sehr kindlich und auch wie er ja dann, also wie er reagiert auf Sachen, die ihm geht, also so schnell emotional halt. Also so, dass er irgendwie schnell sich was zu Herzen nimmt und so. Aber ich meine, klar, der ist ja gerade auch total aus seinem eigenen aus seinem eigenen Rahmen gerissen. Er war bereit für die sein Leben zu geben. Das ist eh auch wieder so eine krasse Sache, über die wir gerade so ein bisschen hinweggehen. Ach, stimmt. Genau. Okay. Ja, damit sind wir mit unseren großen Themen ein bisschen durch, aber wir haben noch so ein paar kleine Beobachtungen, Ja, gell? genau, ich habe noch ein paar Sachen. Also ein Punkt ist ja, dass wir in diesen Folgen die 100. Agents of Shield Folge hatte. Ah, ja. Episode 12 war das. Und da haben sich halt bisschen extra Mühe gegeben und die Story und die Vorfälle in dieser Folge waren halt auch ein bisschen spezieller. Also zuerst muss ich sagen, es war echt cool, wo man alle Titel gleichzeitig gesehen hat. Weißt du, so Agents of Shield, die Titeleinblendung des Logos. Ach, deswegen war Ja, das. Oh genau. Gott, jetzt habe ich auch geschaltet. Ich fand das nämlich auch cool und da dachte, hat das einen inhaltlichen Grund? Ist es jetzt irgendwie, weil wir jetzt alles erlebt haben und jetzt schließt sich der Kreis, jetzt ist irgendwie alles kommt zusammen, weil Fitz ist Framework und wir haben die zerrissene Erde und gleichzeitig haben wir auch das. Nein, das war der Grund. Ja, Okay, Folge 100. Folge 100 Okay. und dann aber durch diese Angstdimension haben wir alte Figuren, alte Bösewichte und so wieder gesehen, haben sie da halt so alles ein bisschen so zusammengebracht, was eine nette Idee ist, also kann man immer sozusagen wie so einen Rückblick auf die ganze Serie machen. Und da habe ich eben dann erwartet, dass natürlich Ward auftaucht und dass sie den Schauspieler Wow. wieder verwenden können, damit dann jeder Staffel einmal dabei ist. Und sie haben es nicht gemacht. Es wäre so Nein, so offensichtlich. eine verpasste Ja, Chance. also Hive in seiner Tentakelform ist aufgetaucht, ganz am Schluss, als letzter, aber nicht Brad Dalton in seiner Ward-Persona. Und das, vielleicht haben sie zeitlich, hatte der keine Zeit oder so, das wissen wir jetzt nicht, aber es wäre eigentlich perfekt gewesen. Und dann hätten sie, Wäre zum Schreien ja, gewesen. ich habe mich so darauf eingestellt, weil eben all diese alten Figuren auftauchen. Ich so, hallo, dann muss ja der auch kommen. Aber ja, wurde man doch überrascht. Aber es wäre da noch logisch gewesen. Und da war dann auch nur die Hochzeit. Also da haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet. Aber das war natürlich schon auch ein bisschen ein Ja. Highlight. Aber der Punkt von wegen, dass Fitz sagt, ja, I don't deserve you, das finde ich dann auch ein bisschen, eben sie ist ja ein Mensch und nicht ein Engel oder eine Madonna und so. Aber sonst, Ja, für genau. sich selber fand ich süß und schön und Ja. hat auch lustige Ich Momente mit Deke, der dann immer so fragt, ja, von wo bist du? Von welcher Seite? Ah, ja, weiß ich, wie er mit Mike geredet hat und so, hat es auch nochmal Ja, aufgelockert. und da wussten wir ja auch schon, dass er wahrscheinlich der Enkel Ja, ist. Das fand ich das hat es spannend. nochmal emotional Ja. noch süßer gemacht und so. Und der Mac, wie er mit Und dem ich fand. Kamera, mit seinem Smartphone, also ich glaube, das war für Elena, damit sie vom Bett aus auch zusehen kann, aber es war einfach lustig, Ah, wie er so okay. das Smartphone rumhält und sie filmt. Und ich muss nochmal sagen, weil ich wirklich witzig fand, die Szene, also ich bin da echt empfindlich, wenn Leute so sagen, ich habe dich nicht verdient und so Sachen, weil ich finde immer, das ist so viel Baggage, das hat nichts zu suchen bei einer schönen Ja, Zeremonie. es stimmt. Aber ich fand, dass einfach die Augen von Fitz oder auch, die haben es so wettgemacht, weil ich fand, der Blick war anders. Also ich finde, der Blick war nicht. Oh, ich bin es nicht wert, sondern der Blick war irgendwie so, ich begehre dich und ich bin hier und ich will uns. Irgendwie so. Und das fand ich noch witzig. Also ich fand das toll zuzugucken. Ja, überhaupt, also der Schauspieler von Fitz und die Schauspielerin von Gemma finde ich eh so zwei von den stärksten im Ja, Cast. Also ja. deren ihren Szenen finde ich immer Absolut. sehr überzeugend, ja. Ja, das geht mir auch so. Und was ich auch zu der Hochzeit wieder fand, war, Colson hat ja auch gesagt, people need institutions, people need hope. Und da stehe ich einfach voll dahinter. Wir brauchen Momente, in denen wir als Gemeinschaft zusammenkommen und etwas begehen. Und das, also so ganz, ganz simpel. So dieses Ja sagen zum Leben, während es weitergeht. Genau so. Und ja, und da finde ich immer nett, wenn das nicht einfach nur gemacht wird, so von wegen Hochzeit gehört dazu, sondern dass jemand wie Coulson, und das ist auch genau der Punkt, Coulson ist eine Person, der diese Art von Fähigkeiten und Kenntnissen hat. Wie funktionieren Gruppen, wie funktioniert soziale Interaktion, und der weiß, dass so etwas wichtig ist, und dann finde ich irgendwie schön, dass das auch gesagt wird. Ja. So, also auch wenn es sehr simpel ist und für manche Leute vielleicht auch wieder schon fast ein Allgemeinplatz, aber es ist halt simpel, aber wahr. So. Und finde ich, kann man das auch anerkennen. Und auch dieser Punkt, Hochzeit ist halt nicht unbedingt einfach nur für die Leute, die speziell, also für das Brautpaar, sondern es ist ein Fest für eine Gemeinschaft. Ja, also in dem im Team von Agents of Shield ganz sicher, da war es sehr stark, weil alle wussten ja, die zwei gehören zusammen für immer und haben das alles miterlebt und durchgemacht. Da macht das wirklich Sinn. Und was ich auch lustig fand, es gab doch diesen einen kleinen Punkt dazu, wo sie doch drüber reden, ob sie Bindestrichnamen nehmen oder nicht. Und dann sagen sie doch so, Simmons Fitz klingt doch gut. Und wir denken alle so, nein, ihr heißt Fitzsimmons. Oder sie sagen Fitzsimmons, aber und wir denken einfach, ja, natürlich heißt schon immer Fitzsimmons. Ich Also, glaube, sie selber als, wussten es da als, ja auch. Es war ja dann der Witz, ja. dass es eben blöd ist mit dieser Version, wo sie da sagen. Weil ich glaube, sie wurden ja in der ersten Staffel schon Fitzsimmons einmal so scherzhaft genannt. Ja, Also es ist eh schon zum vorgekommen. Teil, es kam doch dann irgendwann, irgendwer hat doch gefragt, ist das eine Person oder Ja, so. eben, es ist schon vorgekommen, ja. Ja. Das war dann der Witz. Stimmt, also dann war es ein bewusster Witz von So habe denen. ich es Das kann verstanden. auch sein. Das ist, ja, wahrscheinlich. Kann gut So wie es sein. Ich habe gespielt es nur ist. so schnell mitgekriegt. Ja. da habe ich noch zu der Folge, habe ich nur noch wegen Coulson. Aber hast du noch Ja. was zur Hochzeit noch zusätzlich? Bevor ich jetzt. Nein. Gut, okay. Dann, ich habe noch einfach den Punkt interessant gefunden, dass ja Coulson dann auch seine größte Angst da erlebt. Und bei ihm ist es, dass er all das, was jetzt in Agents of S.H.I.E.L.D. passiert ist, dass Coulson da dann der Anführer von S.H.I.E.L.D. wird, all diese durchgeknallten Abenteuer mit Weltraum, Aliens, was auch immer, dass das halt alles erträumt ist und dass er eigentlich immer noch also im Operationssaal liegt nach den Ereignissen in die Avengers. Und das fand ich noch ein interessanter, wie so ein Meta-Kommentar, dass sie wie so sagen, ja, all die Sachen, die hier passiert sind, die sind doch so irrsinnig und unglaublich. Das kann ja nicht sein, dass das wirklich passiert ist und dass du als normaler als Shield-Agent jetzt der totale Held, Superheld bist mit einem mechanischen Hand und Ja. so. Fand ich noch interessant, dass sie da wieder so kommentieren, was da eigentlich alles schon passiert ist. Und weil ja, natürlich, es ist eine konstruierte Geschichte. Also das fand ich einfach mal faszinierend. Und dann fand ich es einfach noch cool, wie sie so in der Montage so einzelne Bilder ganz kurz eingeblendet haben, wo sie eben wegen seinen Beziehungen mit seinen Teammitgliedern, die Ereignisse und so, also fand ich noch eine interessante filmische Technik, so wie so Gedankenblitze in Coulson, wo er sich wie nochmals alles durchgeht, diese Beziehungen, die er jetzt erlebt hat, die er aufgebaut haben, dass die eben doch, die sind etwas wert und die sind real und so. Und das fand ich einfach für eben die 100. Folge, wo ja doch im Coulson ist ja doch die zentrale Figur, fand ich das schön umgesetzt. Ja. Apropos abgefahrene Dinge, das war ja dann auch eine kleine nette Szene, wo sie das fliegende Schiff antreffen Oh. und dann der eine Schiff, oh, und dann findet ihr das normal? Und alle so, ja. Ja, so krass ist es da nicht, genau. Ja, das war auch noch lustig, dass sie den Kollegen da von Mac dann für eine Mission dabei hatten. Ja, das fand ich auch noch süß. Ja, wa was irgendwie auch zu dem, also weil ich finde schön, wie du es gesagt hast, Coulson, wie ich als normaler Agent ist das überhaupt, dass mir das alles passiert ist. Und das zeigt irgendwie auch wieder, dass wir einmal diese Figur haben, die das auch nochmal von außen sieht, auch nochmal so dieses einen Schritt zurückgehen und Agents of Shield das betrachten, was eigentlich so alles, also nochmal so ein bisschen eine Außenperspektive dem auch geben. Mit dem Kumpel. Genau, ja. So eine Außenseiterperson, weil sonst ist Station, also ist das Team immer sehr geschlossen und das war eine nette Ja, Abwechslung, ja. das stimmt. Das war wirklich angenehm. Weil man manchmal, ja, hat man so das Gefühl, es geht wirklich nur sehr um das Team und dass irgendwie mit ihnen weitergeht. Aber eigentlich sollte es ja auch um das weitere Außenrum gehen. Tja, wer weiß. Ich habe noch eine Notiz zu Mech und Roboter versus echte Menschen oder beziehungsweise echte Frauen. Ja. Es gab in einer Folge einfach so eine Szene, wo sie darüber reden, wie hat Elena hat ja eben ihre Arme verloren. Und dann sagt irgendwie Mech, ja, eben, ja, es ist ja nicht der wichtigste Teil des Körpers, also in dem Sinn. Und dann halt die anderen, also Gemma und Coulson, ich glaube, Coulson war noch da, dieser Mac und so sozusagen, oh, er hat wegen sexueller Anspielung oder so. Und nachher erklärt aber Mac, nein, nein, natürlich, also er meint die Seele und dann hat der Bezug zu diesen LMDs, zu diesen Roboter-Androiden, die wir jetzt da immer hatten, dass eben das Wichtige ist, dass jemand eine Seele hat und eben nicht wie diese Roboter keine Seele hat und so. Fand ich einfach nur interessant, wie sie. Also zuerst mal, wie sie das besprochen haben und dann so Elena so, ah, good save, hast du es gerade noch hingebogen, damit es nicht blöd rauskommt. Weil sonst, also Agents of S.H.I.E.L.D. hat jetzt nicht so viel Sexualität oder sexuelle Themen innen, also Ah, fand ich okay, einfach, weil ja. das dann doch wie so ein Moment war, wo das sozusagen ein Sexwitz gemacht wurde, war ich dann gespannt, wie sie das jetzt hinbiegen, aber eben, dass er dann das verbindet mit der philosophischen Debatte, ob Roboter Seelen haben können oder nicht und so. Also könnte man jetzt noch weiter drüber reden. Ist mir einfach noch aufgefallen, habe ich mir noch herausgeschrieben. Und einfach eben auch wieder, wie redet man über Frauenkörper oder wie werden Frauenkörper angesehen und so. Dass dann halt die Gedanken immer meistens zu anderen Sachen springen und dann Mac aber sagt, nein, nein, nein, die Seele ist das Wichtigste. Fand ich einfach noch bemerkenswert. Ich habe dazu nur den Kommentar, dass ich einen Podcast gehört habe mit dem Schauspieler und der Schauspielerin von Elena und von Mac. Und wo du sagst, wird es mir gerade auch wieder bewusst, dass Sex hat jetzt wirklich nicht einen großen Raum in Agents of Shield. Aber wenn man mit den beiden redet, dann ist es ein bisschen anders, weil die Moderatorin fragt dann, ja, wenn jetzt einfach Elena und Mac endlich mal, also wenn, was würdet ihr euch wünschen, wie es jetzt weitergeht für die beiden? Entweder fragt sie so, oder sie fragt, und dann sagen die beiden, glaube ich, oder wenn ihr jetzt Urlaub hättet, wenn ihr einfach mal, und dann sagen, glaube ich, beide, wir würden ganz, ganz, ganz lange miteinander Ferien machen. Irgendwie so, und ich weiß nicht mehr, der Code, aber es war so klar, dass sie einfach, oder Elena, also die Schauspielerin von Elena spricht es vielleicht auch aus, dass sie dann ganz eindeutig wäre, dass sie und Mac sexy times oder irgendwas, vielleicht sagt sie es auch deutlich, ich weiß nicht mehr, aber das eindeutig ist, die beiden stehen so sehr aufeinander, also die Figuren, dass ganz klar wäre, die hätten jetzt endlich mal Zeit, Sex zu haben miteinander und so. Also sie hatten es ja Stimmt, schon in der und das. Serie, also das haben wir schon gesehen, aber eben es ist nicht so ein riesiges Thema sonst, das wollte ich nur sagen. Genau, also weil wo du so sagst, mir ist es ist echt jetzt nicht so wichtig, also es ist nicht so viel da. Und stimmt, also wenn du das so sagst. Und ich finde es einfach dann, ja, ich fand es einfach nett, wie sie das gesagt haben. Und das so sehr, also einfach weil dieses, ja, es war einfach nett, wie sie das gesagt haben. Wie sehr die beiden sich mögen und dass das auch, ist halt auch ein wichtiger Aspekt für die Leute, die das wollen. Also für Leute, die Sex haben wollen, ist das auch ein schöner Aspekt und gehört auch dazu. Und dann sind das immerhin die Schauspielerinnen zu sehen. Genau. Ja, auch stimmt. Es war mir gar nicht so aufgefallen mit, dass Sex sehr selten angesprochen wird und dass dann interessant ist, dass das irgendwie direkt wieder dann mit diesem Roboter-Ding verbunden wird. Genau, dass es dann doch wieder einen thematischen Grund gibt, wieso diese Szene so geschrieben wurde. Also so habe ich es dann verstanden, dass sie das Ja. nochmals betonen wollten. So, ich habe noch so als letzten Ja. Punkt die Frage, wie dann Agents of Shield sich mit Infinity War verbinden wird. Tja. Weil da ja am Schluss jetzt Aliens und die Frage von einem Krieg und so ins Spiel kommt in der neuesten Folge. Also, ich meine, natürlich, das kommt noch auf uns zu, aber wir wissen, am 26. April kommt Agents of Shield, Avengers Infinity War kommt dann ins Kino und dort wird sicher Ereignisse aus dem Film werden wohl sehr stark natürlich auch Auswirkungen auf Agents of Shield haben. Und wir sind jetzt, Alles andere wäre ja, eben, es seltsam. muss ja, also zuerst dachte ich ja, dass wegen Zeitsprung sie das irgendwie, dem aus dem Weg gehen können, aber jetzt sind sie ja wieder in der Gegenwart, also muss es irgendwie dann wieder zusammenkommen. Und jetzt ist halt die Frage, ob das, was jetzt hier in der neuesten Folge so besprochen wurde, auch wirklich dann genau das gemeint ist. Und da bin ich noch ein bisschen verwirrt, weil ich fand es dann doch zu wenig offensichtlich klar, weil, das muss ich nur kurz erklären, einfach beim Ende von Thor Ragnarok sieht man das Schiff von Thanos. Also so wird es angedeutet, dass es jetzt kommt Thanos, das ist ein riesiges Schiff, hat ein spezielles Design. Aber dann das, was man in Agents of Shield sieht, habe ich dann das Gefühl gehabt, das sieht irgendwie anders aus. Soll das eine andere Alien-Figur sein und so? Also da bin ich noch ein bisschen verwirrt und auch die Confederation, wo da dann etabliert wird, da bin ich immer so, ich sehe noch nicht ganz, wo die Verbindungen sind. Aber eigentlich muss es, also so wie jetzt zeitlinienmäßig, muss es dann mit Infinity War zu tun haben. Aber genau, klar, die genauen Details werden sich erst noch ergeben. Aber da sehen wir es, vielleicht gibt es jetzt da endlich wieder mehr Verbindung mit den Filmen. Ja, Ja. also ich kann dazu nur sagen, dass ich es schon schön fände, einfach weil wenn ich dann manchmal die Filme schaue oder einen Podcast dazu höre, ich dann manchmal schade finde, dass die Themen nicht mehr verbunden werden können. Also ich meine, bei mir ist es noch doppelt, mein Lieblingspodcast dazu, School of Movies, zu den Marvel-Filmen, da schauen halt die Moderatorin und der Moderator haben Agents of Shield nicht fertig. Also die haben das vielleicht mal kurz angefangen, aber sie haben es nicht wirklich gesehen. Und zum Teil besprechen die dann halt Themen anhand der Filme, wo ich finde, dass die Serie dazu was sagt. Und dann ist es schade irgendwie, wenn ja, also wenn das irgendwie nicht verbunden werden kann. Ich verstehe, dass die nicht ganzes Agents of S.H.I.E.L.D. gucken können. Die schauen eh schon so viel. Aber wenn dann das ist wie ein bisschen beides. Also wenn es schon im selben Universum ist, dann ist es schon auch schön, wenn es irgendwie auch diese Verbindung gibt. Und ich meine, Avengers und Shield war nun mal eng zusammen. Aber mehr dazu, ich weiß echt nicht, was sie machen werden. Aber eigentlich ist es sehr naheliegend. Naja, sind wir mal Genau, gespannt. wir sehen es. So, hast du noch eine? Aber apropos. Ja, genau. Nee, zu Agents of Shield habe ich nichts mehr. Ja, für mich ist auch Ich wollte gut. nur apropos Marvel sagen, dass wir was ja beide Black Panther gesehen haben. Thor Ragnarok habe ich leider verpasst im Kino. Den wollte ich echt gerne sehen. Genau, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mit Shield und mit den Filmen. Und wir werden nächsten Monat wieder zu Agents of Shield sprechen, wenn wir wieder eine Ladung neue Folgen geguckt haben und dann werden wir ja wahrscheinlich schon mehr wissen drüber, ob jetzt Infinity War Auswirkungen hat auf Agents of S.H.I.E.L.D. und umgekehrt. Also umgekehrt wahrscheinlich nicht von der Produktion her, aber, wer weiß, vielleicht gibt es wieder mega krasse, neue, spannende Dinge, so wie damals bei der ersten Staffel mit Captain America. Winter Soldier. Genau. Wir bleiben gespannt und wir hoffen, ihr habt viel Spaß beim Serieschauen. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay. Es hat nichts extra. Fertig.